A19. Schwierige Wörter aussprechen üben. A19a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Einen Platz. Einen Platz anweisen. Darf ich Ihnen einen Platz anweisen? Ausgezeichnet. Schmeckt ausgezeichnet. Das Lammragout schmeckt ausgezeichnet. Ein Rotwein. Passt ein Rotwein. Zum Steak passt ein Rotwein. Mit Fischsuppe? Mit Fischsuppe als Vorspeise? Wie wäre es mit Fischsuppe als Vorspeise?